Erster Ruben war der erste Sohn von Israel. Er machte aber einen Fehler bei seinem Vater. Deshalb bekam Josef seine Rechte als erster Sohn. Ruben steht nicht als erster in der Liste. Zweiter Juda war sehr stark unter seinen Brüdern. Ein Anführer kam aus seiner Familie. Aber Josef bekam die Rechte des ersten Sohnes. Dritter, die Söhne von Ruben waren Hanoch, Palu, Hezron und Karmi. Vierter, die Söhne von Joel waren Semaja, Geoge und Simei. Fünfter, die Söhne von Simei waren Micha, Reaja und Baal. Sechstes, sein Sohn war Bera. Der König von Assyrien nahm ihn gefangen. Bera war ein Anführer vom Stamm Ruben. Siebter, seine Brüder wurden nach ihren Familien aufgeschrieben. Die ersten waren Jael und Sachaja. Achter, Bela war der Sohn von Esa. Er war der Enkel von Sema und Joel. Er wohnte in Aroer bis Nebo und Baalmeon. Neunter, er wohnte im Osten bis zur Wüste am Fluss Euphrat. Sie hatten sehr viele Tiere im Land Gilead. Zehnter, zur Zeit von Sol kämpften sie gegen die Hagriter. Sie besiegten die Hagriter. Dann wohnten sie in deren Zelten im Osten von Gilead. Elfter, die Söhne von Gade wohnten gegenüber im Land Basan bis Seicha. Zwölfter, Joel war der erste Anführer. Safan war der zweite. Auch Jenai und Safat lebten in Basan. Dreizehnter, ihre Brüder waren Michael, Meschulam, Seba, Jorai, Jekan, Sia und Eber. Es waren sieben Männer. Vierzehnter, das waren die Söhne von Abihail. Er war ein Nachkomme von Huri, Jaroa, Gilead, Michael, Jeseschai, Jado und Bus. 15. Ahi war der Sohn von Abdil. Er war ein Anführer in ihrer Familie. 16. Sie wohnten in Gilead und Basan. Sie lebten auch in den kleinen Orten und auf den Wiesen von Saron. 17. Alle diese Namen wurden aufgeschrieben. Das war zur Zeit von König Jotam und König Jerobeam. 18. Die Stämme Ruben, Gade und Manasse hatten gute Soldaten. Sie hatten Schilde, Schwerter und Bögen. Es waren 44.760 Männer. 19. Sie führten Krieg gegen die Hagriter und gegen Jetur, Naphisch und Nodab. 20. Gott half ihnen im Kampf. Die Hagriter und ihre Freunde verloren. Die Männer riefen zu Gott um Hilfe. Gott hörte sie, weil sie ihm vertrauten. 21. Sie nahmen viele Tiere weg. Das waren 50.000 Kamele, 250.000 Schafe und 2.000 Esel. Sie nahmen auch 100.000 Menschen gefangen. 22. Viele Feinde starben im Krieg. Gott wollte diesen Krieg so. Die Israeliten wohnten dort bis zur Gefangenschaft. 23. Die Leute vom halben Stamm Manasse wohnten im Land Basan. Sie lebten bis Baal Hermon und zum Berg Hermon. Es waren sehr viele Menschen. 24. Die Anführer waren Epher, Jeschai, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavia und Jachdiel. Sie waren starke und berühmte Männer. 25. Aber sie waren Gott nicht treu. Sie beteten die Götter von anderen Völkern an. Gott hatte diese Völker vorher vertrieben. 26. Gott wurde zornig auf sie. Er schickte den König von Assyrien. Der König nahm die Stämme Ruben, Gade und Manasse gefangen. Er brachte sie in ein fremdes Land. 27. Die Söhne von Levi waren Gerson, Kehat und Merari. 28. Die Söhne von Kehat waren Amram, Jisa, Hebron und Uziel. 29. Die Kinder von Amram waren Aaron, Mose und Miriam. Die Söhne von Aaron waren Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. 30. Eleazar war der Vater von Pinehas. Pinehas war der Vater von Abishua. 31. Abishua war der Vater von Buki. Buki war der Vater von Ussi. 32. Ussi war der Vater von Serachja. Serachja war der Vater von Merajot. 33. Merajot war der Vater von Amaja. Amaja war der Vater von Ahitub. 34. Ahitub war der Vater von Zadok. Zadok war der Vater von Ahimas.